Heute hören Sie die Ursendung des zweiten Teils des Hörspiels Hammerstein oder der Eigensinn von Hans Magnus Enzensberger. Der Autor leitet sein Hörspiel mit folgenden Worten ein. Dies ist die Geschichte des Generals Kurt von Hammerstein-Equort und seiner Ehe, die mit 7 Kindern, 4 Töchtern und 3 Söhnen, gesegnet war. Ich habe mir vorgenommen, sie zu erforschen und zu erzählen. Nicht nur, weil Hammerstein als Chef der deutschen Armee eine wichtige politische Rolle gespielt hat und nicht nur, weil er der einzige General war, der sogleich nach Hitlers Machtergreifung seinen Abschied nahm. Er begriff sofort, dass das Regime der Nationalsozialisten zur Katastrophe führen musste. Sondern auch, weil sich in der Geschichte dieser Familie alle entscheidenden Motive und Widersprüche des deutschen Ernstfalls wiederfinden und darstellen lassen. Der Untergang der Weimarer Republik, der deutsche Taumel zwischen Ost und West, Hitlers Griff nach der totalen Macht, das Scheitern des Widerstandes und die Anziehungskraft der kommunistischen Utopie bis zum Ende des Kalten Krieges. Nicht zuletzt handeln diese Lebensläufe von den letzten Lebenszeichen der deutsch-jüdischen Symbiose und davon, dass es lange vor den feministischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte die Stärke der Frauen war, von der das Überleben der Überlebenden abhing. Hören Sie jetzt in der Inszenierung von Christiane Ohaus Hans-Michael Rehberg als General Kurt von Hammerstein sowie Inge Keller, Gisela May, Stefan Schad, Imogen Kogge und andere. Hammerstein oder der Eigensinn. Hörspiel in 2 Teilen von Hans Magnus Enzensberger. 2. Teil. Hindenburg lässt grüßen. Der Reichspräsident. Berlin, den 23. Dezember 1933. Sehr verehrter Herr General von Hammerstein, euer Hochwohlgeboren habe ich durch Verfügung vom heutigen Tage mit dem 31. Januar 1934 den Abschied aus dem Heeresdienst unter Ernennung zum Generaloberst, unter Gewährung der gesetzlichen Versorgung und mit der Berechtigung zum Tragen der Uniform des Generalstabes mit dem Abzeichen eines Generals bewilligt. Im Gedenken Ihrer verdienstvollen Tätigkeit in den verschiedenen Chefstellungen will ich durch die Verleihung der Uniform des Generalstabes auch für die Zukunft Ihre Verbundenheit mit dem Heere und seinen hohen nationalen Aufgaben zum Ausdruck bringen. Als äußeres Zeichen meiner Anerkennung werde ich Ihnen mein Bild mit Unterschrift zugehen lassen. Mit kameradschaftlichen Grüßen, Ihr von Hindenburg. Eine letzte posthume Unterhaltung mit Kurt von Hammerstein. Sie wollen Ihre Ruhe haben. Das respektiere ich, auch wenn ich nicht glauben kann, dass Sie faul sind. Wer hat Sie denn auf diese Idee gebracht? Das wissen Sie nicht. Fast alle, die mit Ihnen zu tun hatten, behaupten das. Eine Unverschämtheit. Nur weil mich der ewige Bürokram gelangweilt hat. Sie können sich wohl nicht vorstellen, mein Lieber, was für öde Papierhaufen jeden Tag von Neuem auf dem Tisch eines Armeechefs landen. Doch, da braucht man einen großen Papierkorb. Na schön, lassen wir es dabei. Sie sind eifrig, ich bin faul. Ihre Zigarren waren vorzüglich, aber jetzt habe ich keine Lust mehr, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Nur noch ein paar Minuten, Herr von Hammerstein, dann sind Sie mich endgültig los. Am 1. Februar 1934 gab es eine Abschiedsparade für Sie als Chef der Heeresleitung. Das war nicht zu vermeiden. Sie sollen sich bei diesem Anlass keineswegs verbittert gezeigt haben. Man sagt, Sie hätten erleichtert, gewirkt ja geradezu fröhlich. Schon möglich. Das signierte Foto, das Hindenburg Ihnen zukommen ließ, haben Sie angeblich zerrissen und in Ihren großen Papierkorb geworfen. Was Sie nicht sagen. Was haben Sie eigentlich von ihm gehalten? Ich kannte Hindenburg aus dem Ersten Weltkrieg. Politisch eine Null. Aber mir gegenüber hat er sich ganz anständig verhalten. Er war sogar der Taufpate meines Sohnes Ludwig. Und er hat mir geholfen, meinen Abschied durchzusetzen und dafür gesorgt, dass ich nicht ins KZ kam. Bis zu seinem Tod im August 1934 konnte er mich schützen. Sie sind sogar zu seiner Beisetzung nach Tannenberg gefahren. Naja, Friede seine Asche. Und danach? Wenig später wurde Ihre Tochter Marie-Louise, später auch Maria Therese, von der Gestapo verhört. Stand dies im Zusammenhang mit der Handlungsweise Ihrer Töchter? Es gab dafür genügend andere Gründe. Meine Haltung war der Regierung Hitler hinreichend bekannt. Sie haben von Anfang an nichts von ihm gehalten. Schon 1923, als er mit seinen Leuten in München putschen wollte, haben Sie vor Ihrem Bataillon erklärt, in München ist ein gefreiter Hitler verrückt geworden. Und dann, kurz vor seiner Machtergreifung... Ja, ich habe in letzter Minute noch einmal bei Hindenburg vorgesprochen, um ihn vor einer Kanzlerschaft Hitlers zu warnen. Nur um mich zu beruhigen, hat er mir am Ende versichert, er werde diesen österreichischen Gefreiten nicht zum Reichskanzler berufen. Haben Sie ihm geglaubt? Wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe noch nie einem Politiker geglaubt. Was glauben Sie denn, was in Deutschland seinerzeit los war? Innenpolitischer Trümmerhaufen, parteipolitisches Schmutzgeschäft, Verbrechen und Dummheit. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte schon um August 32 auf die Nazis schießen lassen. Aber Sie haben es nicht getan. Ich war nicht sicher, ob die Truppe mir folgen würde. Außerdem haben so gut wie alle hinter meinem Rücken intrigiert. Papen, Blomberg, Reichenau, die ganze Bande, sogar mein Freund und Kamerad, Schleicher. Von diesen Intrigen und Kalkülen habe ich immer nur die Hälfte verstanden. Sie sind ja dann auch gründlich schiefgegangen. Die erste Hochzeit oder eine prächtige Mésalliance. Die Wohnung im Bendlerblock war den Hammerstein-Kindern lieb und teuer geworden und der Abschied fiel ihnen schwer. Im März 1933 feierte die Familie dort noch einmal ein aufwendiges Fest, einen Monat nach Hitlers Machtergreifung. 5 Tage zuvor hatte der Reichstag gebrannt und nun schien es auf einmal, als hätte Marie-Louise sich von ihren politischen Abenteuern verabschiedet. Sie heiratete nämlich damals, genau 5 Tage, nachdem ihr früherer Geliebter Werner Scholem verhaftet worden war. Mogens von Harbu, den Sohn eines alten Weggefährten Hammersteins aus dem Generalstab des Ersten Weltkriegs. Es gibt eine bemerkenswerte Fotografie von dieser Hochzeitsfeier in der Bendlerstraße. Die Damen sind in heller Toilette und die Herren im Frack oder in Gala-Uniform erschienen. Außer dem Militärbischof mit seiner prächtigen Ordensspange ist kaum ein Gast ohne Adelstitel zu sehen. Auch Kurt von Schleicher, der ehemalige Reichskanzler und Taufpate der Braut, gehörte zu den Gästen. Die Ehe, die da geschlossen wurde, stand unter keinem guten Stern. Sie überdauerte nur 2 Jahre. Marie-Louise heiratete nach ihrer Scheidung von Harbu 1937 ein zweites Mal einen Herrn von Münchhausen, der ein Gut in der Nähe von Weimar besaß und mit dem sie 3 Kinder hatte. Politisch machte sie sich in diesen Jahren unsichtbar. Erst nach dem Krieg wird Marie-Louise von Münchhausen, geborene Hammerstein, wieder auftauchen. Ein preußischer Lebensstil. Auch nach seinem Abschied nutzte Hammerstein seine Stellung, um gefährdete Leute vor dem Zugriff der Gestapo zu schützen. Er besorgte sich Geheimdienstberichte, um herauszufinden, wer festgenommen werden sollte. Seine Kinder setzte er als Boten ein, um die Gefährdeten zu warnen. Beim Frühstück war es seine Gewohnheit, Namen zu nennen. Und die Kinder, die sich bei den Bohemians und in akademischen Kreisen auskannten, wussten, was sie zu tun hatten. Nach seinem Rücktritt zog Hammerstein mit seiner Familie in ein bescheidenes Haus in Dahlem. Ein sparsamer Lebensstil war die Regel. Geld war immer knapp. Seine Tochter Helga schrieb: Im vorigen Jahrhundert zog sich ein Grand Seigneur, wenn er nicht mehr mitmachen wollte, auf seine Güter zurück. Und dort hatte er sein Auskommen. Vater war ein Grand Seigneur, aber ohne Geld. Mir wurde klar, dass er in einer schrecklichen Situation war, die er aber im Allgemeinen mit Großzügigkeit und Ruhe meisterte. In dieser Zeit waren die Jagdeinladungen die einzige Möglichkeit, wegzukommen. Sonstige Reisen konnte er sich nicht leisten. Im Haus der Hammersteins trafen sich Leute des Widerstandes, wie Ludwig Beck und Karl Gördeler. Martin Niemöller, stand bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1937 der Dahlemmer evangelischen Gemeinde vor. Die drei jüngsten Kinder wurden dort konfirmiert. Sie waren mehr oder weniger in die politischen Überlegungen eingeweiht. Es war ihnen klar, dass nichts von dem, was daheim gesprochen wurde, nach außen dringen durfte. Die zweite Hochzeit oder der Weg ins Exil. Wie ihre ältere Schwester Marie-Louise schlug auch Maria Therese nach dem Ende der Weimarer Republik neue Wege ein. Im Oktober 1933 fuhr sie mit ihrem Motorrad zu einer Party an den Müggelsee. Dort begegnete sie Joachim Pasche, einem Jurastudenten, der von ihrer amazonenhaft urtümlichen Kraft beeindruckt war, zunächst aber nicht wagte, um ihre Hand anzuhalten. Erst als die Situation kritisch wurde, beschlossen die beiden zu heiraten. Obwohl nur einer seiner Großväter Jude war, wurde Joachim Pasche aufgrund des Arierparagraphen vom Jurastudium ausgeschlossen. Sein Sohn Gottfried sagt: Ich kann nicht erklären, was meine Mutter und auch ihre Schwester Helga zu den Juden zog. Wahrscheinlich faszinierte die Mädchen die alternative, hochintellektuelle Gesellschaft, die sie bei ihnen fanden. Die meisten ihrer Freunde und Professoren waren Juden. Die aristokratische Selbstsicherheit derer von Hammerstein veranlasste die Mädchen nie, nach einer guten Partie zu trachten. Auf dem Standesamt verweigerte Maria Therese den vorgeschriebenen Hitlergruß. Bald danach wurde Maria Therese, die schwanger war, von der Gestapo verhört. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich dort einer Atmosphäre blanken Hasses ausgesetzt. Ich konnte die vorsichtigen Leute in meiner Umgebung nicht verstehen, die immer versuchten, sich durchzumogeln, ohne das geringste Risiko einzugehen. Ich wollte nicht, dass mein Kind in Nazi-Deutschland geboren wurde. Die beiden flohen Ende 1935 nach Japan. Beim Abschied von ihrem Vater glaubte sie an eine Rückkehr in 2 Jahren. Sie sollte ihn nie wiedersehen. Das Massaker. In der Nacht zum 30. Juni 1934 ließ Hitler Röhm und die gesamte Führung der SA durch Einheiten der SS umbringen. In 3 Tagen sollen dabei mindestens 200 Menschen getötet worden sein. Hitler und Himmler nutzten den sogenannten Röhm-Putsch aber auch, um alte Rechnungen zu begleichen. Sie ließen am 30. Juni den letzten Reichskanzler der Weimarer Republik, Kurt von Schleicher, und dessen Ehefrau Elisabeth in ihrer Villa am Griebnitzsee durch ein SS-Kommando erschießen. Was dort am 30. Juni geschah, schildert Schleichers Haushälterin Marie Güntel so. Im Zimmer waren anwesend Herr General, der am Schreibtisch saß, und Frau von Schleicher, die mit einer Handarbeit neben dem Schreibtisch im Sessel saß. Die Klingel der Gartentür läutete in diesem Augenblick auffallend laut und stürmisch. Es erschienen 5 Männer, von denen einer auch fragte, wo Herr General sei. Als ich merkte, dass ich das weitere Eindringen der Männer ins Innere des Hauses nicht verhindern konnte, sagte ich, ich werde mal nachsehen. Da hörte ich unmittelbar hinter mir eine Stimme: Sind Sie der General? Der General drehte sich immer noch am Schreibtisch sitzend halb rechts nach hinten um und sagte: Jawohl. In diesem Bruchteil der Sekunde fielen fast gleichzeitig 3 Schüsse. Bei allem stand ich mitten im Zimmer. Im Augenblick der Schüsse saß Frau von Schleicher noch ebenso ruhig wie ihr Mann neben dem Schreibtisch. Während ich zu Tode entsetzt schreiend aus dem Zimmer stürzte, hörte ich auch Frau von Schleicher schreien und hörte weitere Schüsse fallen. Marie Güntel konnte, wie sie sagte, den Tod ihres Herrn nicht verwinden. Im Juli 1935 nahm sie sich im Heiligen See bei Potsdam das Leben. Die neue Führung der Reichswehr sah Hitlers offenen Bruch mit der Legalität zunächst nicht ungern, weil sie Röhm und seine Bande als plebejische Konkurrenz betrachtete. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die meisten Generale auch die Ermordung ihres früheren Wehrministers widerspruchslos hinnahmen. Damit machten sie sich zu Komplizen des Massakers. Für Hammerstein war die Erschießung seines alten Freundes mehr, als er ertragen konnte. Mich alten Soldaten, sagte er, haben diese Leute zum Antimilitaristen gemacht. Als einziger General ging er, entgegen einem ausdrücklichen Befehl, zu Schleichers Beerdigung auf den Parkfriedhof in Berlin-Lichterfelde. Angesichts des Terrors war dies eine überaus riskante Geste. Allerdings warteten die wenigen Trauergäste vergeblich auf die Särge. Die Gestapo hatte, um alle Mordspuren zu verwischen, die Leichen verbrennen lassen. Erst nach dem Scheinbegräbnis wurden den Angehörigen die Urnen mit der Asche der Toten übergeben. Eine weitere posthume Unterhaltung mit Ruth von Meyenburg. Komme ich ungelegen? Aber nein, Sie amüsieren mich mit Ihrem Eifer. Ich möchte gerne noch mehr über Ihren Freund Hammerstein erfahren. Sie haben ihn doch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt mehrmals getroffen. Damals waren Sie, glaube ich, schon eine überzeugte Kommunistin. Natürlich. Sie sollen unter verschiedenen Decknamen als Kurier und als Agentin für die Komintern gearbeitet haben. Oh nein, ich habe eine viel spannendere Wahl getroffen. Ich gehörte der 4. Abteilung im Generalstab der Roten Armee an. Spionage also? Dieses hässliche Wort existierte nicht in meinem Vokabular. Ich sah mich als Botschafterin, meinetwegen auch als Kundschafterin, als verlängerten Arm der Roten Armee, in der ich es bis zum Major gebracht habe. Aber gnädige Frau, wie haben Sie das nur mit Ihrem Lebensstil vereinbaren können? Immer die besten Hotels, das Champagnerfrühstück, die Waggonli, die Jagdpartien, das Jeu, die guten Adressen im Berliner Westen, das elegante gelbe Frühlingskostüm im Koffer. Hier ein Rout, ein Empfang in der ungarischen Botschaft, dort ein Ausflug mit dem silbernen Steyr Cabriolet oder mit der Tatra-Limousine. Und dann der Wappenring. Mit der Zinkali-Kapsel unter dem Golddeckel. Lassen Sie es gut sein. Und gleichzeitig die Arbeiterkneipen, die verräucherten Hinterzimmer in konspirativen Wohnungen. Diese Doppelexistenz war bitter nötig. Und außerdem hat sie mir großen Spaß gemacht. Sie glauben gar nicht, wie mir das mondäne Auftreten, über das Sie sich lustig machen, bei meiner Arbeit geholfen hat. Es verschaffte mir Zugang zu Kreisen, die für die Genossin gänzlich unerreichbar waren. Außerdem wirkte dieses eher wie eine Tarnkappe. Die Nazis und ihre Helfershelfer waren doch meist sehr, sehr kleine Leute, voller Minderwertigkeitskomplexe. Und in Ihrer Eigenschaft als Majorin des Nachrichtendienstes haben Sie dann Hammerstein wieder aufgesucht? Gleich bei meinem ersten Besuch in Berlin. Dachten Sie im Ernst, er wäre bereit, Beziehungen zur Roten Armee aufzunehmen? Warum nicht? Das wäre ja für ihn wahrhaftig nichts Neues gewesen. Oft genug hat er mir von seinen sowjetischen Expeditionen erzählt. Er hatte nichts gegen die Russen. Das Problem war nur, dass solche Kontakte ihn jetzt den Kopf kosten konnten. Ohnehin grinste es an ein Wunder, dass Hammerstein das Gemetzel vom 30. Juni überlebt hatte. Ein geborener Nachrichtenmann. Im Gegensatz zu Werner Scholem, bei dem das mit guten Gründen zu bezweifeln ist, war Helga von Hammersteins Geliebter, Leo Roth, spätestens seit 1930 ein Agent des illegalen M-Apparates der KPD. Im Kern war das ein Nachrichten- und Spionagedienst, der folgende Aufgaben hatte: Überprüfung der Parteimitglieder und Überwachung der Funktionäre, Beobachtung der SPD und der NSDAP, Zersetzungsversuche in der Reichswehr und der Polizei, ferner Passfälschung, Beschaffen von Waffen und illegalen Quartieren. Roth war vor allem für die sogenannten Spitzenverbindungen zuständig, das heißt für Informanten aus Regierungs-, Militär- und Wirtschaftskreisen, dem diplomatischen Dienst und der Presse. Vom Herbst 1931 an lebte Roth illegal und benutzte mehrere Decknamen: Viktor, Ernst Hess, Rudi, Stefan oder Bernd. Er stieg zu einem der wichtigsten Funktionäre im Geheimapparat auf. Herbert Wehner, damals technischer Sekretär des Politbüros, arbeitete eng mit ihm zusammen. Er hat Roth als einen der fähigsten Organisatoren beschrieben, die er jemals kennengelernt habe. Er schaffte und unterhielt Verbindungen in einem Ausmaße, wie ich es vorher oder nachher von keinem anderen erreicht gefunden habe. Seine ganze jugendliche Spannkraft, seinen enormen Drang zur revolutionären Aktivität, seine außergewöhnliche Auffassungsgabe für politische Nuancen stellte er in den Dienst dieser Arbeit. Es war sein Ehrgeiz zu beweisen, dass er mehr zu leisten vermochte als die berufenen Politiker, deren schwache Seiten er in seiner neuen Arbeit besser als andere zu sehen bekam. Als ich mich von Viktor trennte, hatte ich den Eindruck, von einem Menschen Abschied zu nehmen, der für sich selbst nichts mehr erhoffte oder erwartete. Wir waren in den Jahren seit Ende 1932 oft zusammengekommen und hatten mancherlei gemeinsam zu tun gehabt. Ich wusste, dass er und seine Frau, eine Tochter des Generals von Hammerstein-Equord, die ich ebenfalls kannte und die uns in Berlin zuverlässig geholfen hatte, schwer unter der Ungewissheit leiden mussten, der er entgegenging. Nach der Machtübernahme Hitlers brach der Militärapparat der KPD im Inland fast völlig zusammen. Roth musste untertauchen. Er wich nach Paris, in die Schweiz und nach Prag und nach Holland aus. Ende Juli 1935 war er zusammen mit Helga von Hammerstein wieder in Amsterdam, wo er in einem vornehmen Wohnviertel residierte. Dort nahm auch Herbert Wehner eine Zeit lang Quartier. Im Oktober kam es zu den ersten Auseinandersetzungen mit der Parteiführung. Das Politbüro beschloss, Hans Kippenberger, Leo Roth und andere abzulösen. Das war der Anfang vom Ende des geheimen M-Apparates, der später im Zuge der Moskauer Säuberungen vollständig liquidiert wurde. Wehner musste dem Genossen Leo mitteilen, dass er seiner Funktion enthoben und nach Moskau beordert war. Zuvor leistete Roth sich noch einen 12-tägigen Winterurlaub in Tirol in Begleitung Helgas. Vor ihrem Abschied am Züricher Hauptbahnhof vereinbarten die beiden, dass Helga versuchen sollte, in die Sowjetunion zu emigrieren, wo Leo Roth zu bleiben gedachte. Im Januar 1936 traf er in Moskau ein. In seinem Einreiseantrag für Helga behauptet er, mit ihr seit 1930 verheiratet zu sein. Die Antwort lässt auf sich warten. Im September entscheidet die deutsche Parteiführung, dass Roths Eintritt in die sowjetische KP nicht als zweckmäßig erscheint. Zugleich teilt Leo mit, dass Helga sich noch in Deutschland aufhalte. Ihre Einreise in die Sowjetunion ist also nicht genehmigt worden. Das war ihr Glück. Sie hätte das Moskauer Exil ebenso wenig überlebt wie ihr Freund. Von den Gründen, die zur Ablehnung seines Antrags führten, konnte Roth nichts ahnen. Im Grunde war sein Schicksal schon im Juni 1936 besiegelt. Damals ging bei der Komintern die folgende Denunziation ein. Streng vertraulich. Werte Genossen, es ist zweckmäßig, in folgender Frage einen prinzipiellen Beschluss zu fassen. Leo Roth hat seit Mitte 1933 bis Ausgang 1935 laufend die Verbindung zur englischen und französischen Botschaft unterhalten, die dazu führte, dass ständig an beide Stellen wichtiges Material geliefert wurde und dafür gezahlt wurde. Ferner bestand eine Verbindung zum Secret Service. Die Entscheidung dieser Frage ist eine prinzipielle, hängt aber unmittelbar mit der weiteren Verwendung des Genossen zusammen. Unterzeichnet war diese Mitteilung von Grete Wilde, Deckname Edna Mertens, die bereits 1935 damit beauftragt worden war, den M-Apparat der KPD zu überprüfen und diejenigen aufzudecken und zu entlarven, in deren Akten sich irgendetwas fand, was bei einer solchen Säuberung gegen sie verwendet werden könnte. Mit dieser Denunziation begannen die Verhöre. Am 4. November 1936 wurde Leo verhaftet. Am 20. November in der Ljubljanka erschossen. Eine posthume Unterhaltung mit Helga von Hammerstein. Frau von Hammerstein, mussten Sie, als Sie damals 1933 die Unterlagen Ihres Vaters nach Moskau weitergaben, nicht befürchten, durch ihre Handlungsweise ihre Eltern und ihre Geschwister zu gefährden? Ich sehe nicht ein, warum ich mit Ihnen sprechen sollte. Ich möchte, dass Sie mich in Ruhe lassen. Das ist alles ewig her. Eben deshalb. Die Vergesslichkeit ist keine Tugend. Im Übrigen bewundere ich die Bravour und die Entschlossenheit, mit der Sie damals vorgegangen sind. Ach ja? Also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich sah keinen Grund, auf meinen Vater Rücksicht zu nehmen. Ich fand sein Zaudern damals, als Hitler vor der Tür stand, einfach unerträglich. Aber was geht Sie das alles an? Davon verstehen Sie nichts. Ich möchte es aber versuchen. Sie haben doch keine Ahnung. Das meine ich nicht als Vorwurf. Es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie in komfortableren Zeiten leben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Wer weiß, was Ihnen und Ihren Leuten noch alles bevorsteht. Dann wird man ja sehen, ob Sie ungeschoren davonkommen. Dann werden Sie Ihre eigenen Fehler machen. Das ist sicher. Also, warum sagen Sie mir nicht endlich, worauf Sie hinaus wollen? Ihre Begegnung mit Leo Roth war kein Zufall. Er wurde auf Sie angesetzt, um Zugang zu den Papieren Ihres Vaters zu erlangen. Ich habe hier ein Dokument aus Moskau, aus dem das hervorgeht. Es trägt das Datum des 16. Dezember 1936. Damals stand Leo vor Gericht? Ja. Wollen Sie hören, was in den Akten des Untersuchungsrichters steht? Es handelt sich um die Aussage eines gewissen Gustav Burg. Ja, den kannte Leo. Wahrscheinlich haben sie ihn erpresst. Er wollte wohl wie die meisten seine Haut retten. Wenn das seine Absicht war, so hat es ihm nichts genützt. 1937 ist auch er zum Tode verurteilt worden. Und diese Aussage ist Ihnen bekannt? Woher denn? Die Moskauer Archive waren nach 1989 ein paar Jahre lang zugänglich. Jedenfalls für Leute, die sich darauf verstanden, mit den diensthabenden Beamten zu verhandeln. Ach so. Das ist ja kaum zu glauben. Aber wenn es stimmen sollte, was steht in diesen Akten? Zur Strafsache Nummer 6222. Am 16. Dezember 1936 machte Burg, ein früherer Mitarbeiter des M-Apparates, vor dem Moskauer Untersuchungsrichter die folgende Aussage. Es war im Jahre 1929, als mir der Genosse Leo Roth mitteilte, dass er eine Bekanntschaft hat mit der Tochter des Generals von Hammerstein. Diese studierte an der Berliner Universität und war die älteste Tochter mit Namen Marie-Louise. Er machte mir den Vorschlag, dieses Mädchen für unsere Arbeit auszunutzen, und ich war damit einverstanden. Über den Genossen Leo gab ich der Tochter den Auftrag, in dem Schreibtisch ihres Vaters nachzusehen, was sich dort befindet. Sie machte uns den Vorschlag, am nächsten Tag selbst zu ihrem Hause zu kommen, denn ihre Eltern waren an diesem Tage nicht zu Hause. Wir sahen alle Papiere durch und nahmen verschiedene mit, um diese zu fotografieren. Als Hammerstein Chef der Reichswehr wurde, bemerkten wir, dass uns das Mädchen nur noch wenige und uninteressante Mitteilungen übergab. Es hatte den Anschein, dass sie nicht mehr für uns arbeiten wollte. Sie machte uns den Vorschlag, mit ihrer jüngeren Schwester Helga zusammenzuarbeiten. Diese brachte uns interessante Mitteilungen, denn in dieser Zeit fuhr der General Hammerstein in die Sowjetunion. Wir machten von dem Geldschrankschlüssel einen Abdruck, um auch bei passender Gelegenheit in dem Geldschrank nachzusehen, welche Dokumente sich dort befinden. Eines Tages kam der Genosse Leo und teilte mir mit, dass die jüngere Schwester beim Probieren den Bart des Schlüssels abgebrochen habe. Nach einer gewissen Zeit kam Hammerstein zurück. Er wollte den Geldschrank aufschließen, aber der Originalschlüssel passte nicht mehr. Er ging nur noch bis zur Hälfte in das Schloss hinein. Hammerstein machte einen großen Krach und benachrichtigte dann die Spionageabwehrstelle beim Reichswehrministerium, die darauf bald ein paar Beamte entsandte. Wir brachen dann die Verbindung ab, um zu verhindern, dass die Töchter eventuell in irgendeinen Verdacht gerieten. Was sagen Sie dazu? Verzeihen Sie, wenn ich insistiere. Eines geht aus diesem Dokument auf jeden Fall hervor, nämlich, dass man Sie instrumentalisiert hat. Zuerst hat Leo Roth versucht, ihre Schwester Marie-Louise, wie es wörtlich heißt, auszunutzen. Erst als sie sich geweigert hat, wurde er auf sie angesetzt. Ich war bereits überzeugte Kommunistin, als ich Leo kennenlernte, und ich habe nichts getan, wofür ich damals wenigstens nicht einstehen konnte. Seit 1930 lebten Sie mit Roth zusammen, seit 1931 in der Illegalität. Sie werden wohl kaum erwarten, dass ich Ihnen über mein Liebesleben Auskunft gebe. Er hat in Moskau stets behauptet, Sie seien seine Ehefrau. Von Standesämtern haben wir nichts gehalten. Leo war mein Mann. Das ist alles. Sie haben dann unter dem Decknamen Grete Pelgert, dem Ressort für spezielle Verbindungen bei der militärpolitischen Abteilung der KPD, zugearbeitet. Weisungsberechtigt war dort Hans Kippenberger. Sie sind gut informiert. Womöglich arbeiten Sie selbst für irgendwelche Auftraggeber. Da überschätzen Sie das Interesse der heutigen Geheimdienste für diese alten Geschichten. Warum spionieren Sie mir dann nach? Hören Sie, die Geschichte Ihrer Familie beschäftigt mich, weil sie viel darüber sagt, wie man Hitlers Herrschaft überstehen konnte, ohne vor ihm zu Kreuze zu kriechen. Wenn Sie das Spionage nennen, tun Sie mir Unrecht. Ich habe mit Ihren Geschwistern gesprochen. Auch Sie fragen sich, wie es dazu gekommen ist, dass Sie für die Komintern gearbeitet haben, wie lange Sie Ihren kommunistischen Überzeugungen treu geblieben sind und wann Sie mit der Partei gebrochen haben. Was geht das meiner Familie an? Sagen Sie ihr, sie soll mich verschonen. Ich habe es schwer genug gehabt und jetzt verschwinden Sie endlich. Ich will nicht darüber reden. Sondierungen. Ruth von Mayenburg baute 1935 ihre Verbindungen zur Partei ab, vor allem die zu deutschen Emigrantenkreisen, weil dort Einbruchstellen für Gestapo-Spitzel vermutet wurden, und kehrte mit gefälschten Papieren nach Deutschland zurück. Mein erster Besuch in Berlin galt dem Generaloberst Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord. Der General in Zivil war etwas erstaunt, die kleine Person nach Jahren wiederzusehen. Bildi was hier, glaubte ich einem Seitenblick abzulesen. Ja, ich wollte etwas. Vorerst aber sollte er Klarheit über meine politische Einstellung erhalten und ich darüber, ob seine Hitlergegnerschaft jetzt Grenzen kannte, die er nicht überschreiten würde. Ich fragte ihn, warum hat nicht wenigstens die Reichswehr etwas gegen diesen Kerl unternommen? Das hätte zum Bürgerkrieg geführt. Na und? Ich bin gegen Bürgerkrieg. Putschen? Nee. Was Hammerstein über die Nazi-Diktatur dachte und was davon für Unheil noch für Deutschland und Europa herauskommen würde, davon blieb nichts ungesagt. Aber arbeitet dieser bedeutendste Kopf der alten Reichswehr an einem militärischen und politischen Generalstabsplan gegen das Regime? Hat er Verbündete? Oder begnügt er sich mit der Rolle des Resignierten, der nur noch als feindlicher Beobachter an allen Vorgängen teilnimmt und im Übrigen auf die Jagd geht? Den Gedanken an eine putschartige Übernahme der Macht durch Teile der Wehrmachtsführung hielt Hammerstein für hirnrissig. Den eventuell richtigen Zeitpunkt hätten General von Schleicher und er selbst bewusst verpasst, als die Regierungskrise vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler auf ihrem Höhepunkt war. Er habe sich seither oft innerlich gefragt, ob man nicht damals hätte handeln müssen. Aber er habe Hitler unterschätzt. Sollte es allerdings wieder zu einer Krisensituation wie der des 30. Juni 1934 kommen und die Wehrmacht darin verwickelt werden, dann wäre es durchaus möglich, dass gewisse Leute der Generalität die Machtübernahme des Militärs versuchen würden. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass die Paar, die politisch denken, eher ihren Abschied nehmen werden, als dann für den Sauladen verantwortlich zu sein. Nimm doch mich. Wenn die deutsche Hammelherde sich schon so einen Führer wählt, dann soll sie es auch ausbaden. Diese bittere Erfahrung darf man den Deutschen nicht ersparen. Sonst werden sie niemals klüger. Du kneifst. Du ziehst dich auf die Position eines Aristokraten zurück. Das ist das einzig Kluge, was ein Gentleman jetzt tun kann. Ich bin kein Held. Du irrst dich in mir. Ich stehe mein Mann, wenn's Not tut, aber ich drängle mich nicht zum Rat der Geschichte wie ihr. Dazu bin ich zu faul. Eine Botschaft aus Moskau. Im Spätherbst 1936 wurde Ruth von Mayenburg von ihrer Dienststelle der 4. Abteilung des Generalstabs der Roten Armee nach Moskau gerufen. Dort wurde ihr zum ersten Mal klar, dass das politische Klima in Moskau sich entscheidend verändert hatte. Die Zeiten der großen politischen Prozesse und Verfolgungen waren angebrochen. Die GPU hatte sich durchgesetzt. Eine scheußliche Sache. Mayenburgs Berichte waren jedoch so aufschlussreich, dass Woroschilow, der Volkskommissar für Verteidigung, sie persönlich zu sprechen verlangte. Die Zusammenkunft fand im kleinsten Kreis in einer Privatwohnung statt, wie sie höheren Funktionären zugewiesen wurde, in einem Hochhaus jenseits der Moskwa. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand Hammerstein. Woroschilow sprach von ihm mit großer Wertschätzung, ja, mit Wärme. Er erkundigte sich eingehend nach seinem Befinden. Als vage Möglichkeit wurde vorweggenommen, wozu es schließlich nach der Verwüstung Europas und Millionen Toten kam. Der Aufstand der Generale am 20. Juli 1944. Hammerstein war dabei eine führende Rolle zugedacht. Ich sollte nach meiner Rückkehr in Hitlerdeutschland Hammerstein gegenüber mein Inkognito lüften, ihm die persönlichen Grüße Woroschilow zu übermitteln und in Erfahrung bringen, wie er sich dazu stellte. In Berlin bot sich keine Gelegenheit, Hammerstein in Ruhe zu sprechen. Ich traf ihn in Südtirol, wo er, wie er sagte, zur Erholung war, was ich ihm allerdings nicht recht glaubte. Auf einem Spaziergang durch die blühende Landschaft ließ ich leicht und wie nebenbei wie ein Taschentuch die Bombe fallen. Marschall Woroschilow lässt dich herzlich grüßen. Ein Major der Roten Armee hat die Ehre, dem Generaloberst von Hammerstein die Grüße des Volkskommissars für Verteidigung persönlich zu überbringen. Hammerstein brach zuerst das Schweigen. Warst du drüben? Ja. Die Russen denken, ich könnte was tun, stimmt's? Ja. Fährst du wieder rüber? Ja. Was ich mit dir spreche, geht nicht über die Berliner Botschaft. Nein. Für die Russen hatte sich Hammerstein einige handfeste Ratschläge zurechtgelegt. Alles auf Räder stellen, ohne maximale Motorisierung, wird ihnen der ganze Clausewitz nichts helfen. Sag ihnen, Hammerstein-Equord erwidert die Grüße von Marschall Woroschilow. Ich dächte nicht anders als zu der Zeit, da wir uns gut standen und zusammengearbeitet haben. An einem Krieg gegen sie würde ich nicht teilnehmen. Sag ihnen, nein, das ist alles. Mehr kann ich nicht versprechen. Beim Abschied versank alles, was da rundherum vorging. Der Bahnhofslärm, die hastenden Menschen, selbst der Mann, der mir so nahe stand, in einen Abgrund von Traurigkeit. Er umarmte mich. Ein letzter posthumer Besuch bei Ruth von Mayenburg. Ich fürchte, Ihnen auf die Nerven zu gehen mit meiner ewigen Fragerei. Unsinn. Ich habe Sie schon erwartet. Tun Sie sich nur keinen Zwang an. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, das 1969 unter dem schönen Titel »Blaues Blut und rote Fahnen« erschienen ist. Und da ist mir aufgefallen, wie begeistert Sie sich über die Sowjetunion äußern. So? Zum Beispiel, wo Sie von Ihren Begegnungen mit Marschall Woroschilow erzählen, der ja, wie Sie selber sagen, einer der engsten Gefährten Stalins war. Seinen Händedruck spüren, in seine hellen Augen blicken, das war, als schautest du geradewegs ins Antlitz der großen bolschewistischen Partei Lenins, die die Revolution zum Sieg führte, die Rote Armee schuf und den Sozialismus aufbaute und so weiter. Ja, das stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Von der großen Tschiska und vom Terror ist nur ganz am Rande die Rede, als ginge es um bedauerliche Ausrutscher. Das ist aber nicht charmant, mein Lieber, dass Sie mir solche Zitate vorhalten. Sie dürfen übrigens gern rauchen, wenn Sie möchten. Ich habe längst damit aufgehört. Aber ich liebe den Geruch des Tabaks. Eine Erinnerung an alte Zeiten. Habe ich Ihnen erzählt, dass Hammerstein immer eine gute Zigarre in der Tasche hatte? Sie lenken ab, gnädige Frau. Natürlich tue ich das, wenn Sie mir so unangenehme Fragen stellen. Aber ich will Ihnen gerne antworten, solange Sie nicht auf die Idee kommen, mich zu verhören. Das würde ich mir nie erlauben. Also gut. Direkt betroffen war ich nur von den Säuberungen an der Spitze der Roten Armee. Die Armee wurde gewissermaßen enthauptet. Dabei fielen auch die Köpfe meiner Vorgesetzten. Natürlich war ich an diesen Vorgängen nicht beteiligt. Ich wusste mir auch keine Erklärung für die Zerschlagung der Armeeführung. Sie sind unbehelligt geblieben? Mehr oder weniger. Und da waren Sie Gast in dem wohlbekannten und berüchtigten Hotel Lux. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem zweiten Buch, das 1978 erschienen ist, einen ganz anderen Ton anschlagen als in Ihren Memoiren. Von Begeisterung ist da nicht mehr viel zu spüren. Sie bezeichnen die Mitarbeiter der sowjetischen Organe deutlich genug als Bluthunde. Auch Ihr Urteil über Woroschilow klingt merklich abgekühlt. Sie nennen ihn jetzt einfältig, daher ungefährlich. Man darf eben nicht aus. In einem Film über das Hotel Lux, den Heinrich Breleur Anfang der 90er Jahre gedreht hat, sind Sie als Zeitzeugin aufgetreten. Sehr eindrucksvoll. Wie genau Sie sich an den Albtraum der Säuberungen erinnern, an die gegenseitigen Denunziationen, an denen, wie Sie sagen, auch Herbert Wehner beteiligt war. Wir hausten Tür an Tür mit ihm. Wir waren jede Nacht darauf gefasst, dass das NKWD anklopft, um uns abzuholen. Fahrt lieber nach Deutschland zurück, habe ich damals den Emigranten gesagt. Es ist besser, unter den Feinden zu sterben, als unter den Freunden. Aber Sie sind geblieben, bis zuletzt? Ja, bis zum Sieg über Hitler. Und danach? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Ich habe die Partei 1966 verlassen. Ich hatte schon lange zuvor die Lust verloren. Die Lust? Sagen Sie, mein lieber Freund, haben Sie nie mit Drogen zu tun gehabt? Ich spreche nicht von Ihren Zigaretten, sondern von feineren, stärkeren und viel gefährlicheren Dingen. Mittel, von denen Sie sich versprechen, dass Sie Ihrem ziemlich nutzlosen Dasein einen Sinn verleihen. Die Verheißung eines Spiels mit hohem Einsatz. Eine riskante Droge, die Ihnen zu Kopf steigt und Sie von der Langeweile befreit. Das war für mich der Kommunismus. Sie merken schon, dass ich nicht wie eine gute Genossin spreche. Aber wir sind beide nicht mehr die Jüngsten und wir brauchen einander nicht vorzumachen. Und wie haben Sie den Entzug geschafft? Aber dafür gibt es keine Klinik. Manche haben sich sehr schwer damit getan. Aber in meinem Fall war es kein Drama. Für Bekehrungen habe ich nichts übrig. Es war eine ganz allmähliche Abkehr. Was möchte ich sagen? Sie hat gewissermaßen hinter meinem Rücken stattgefunden. Eines Tages war der Kommunismus ganz einfach aus meinem Leben verschwunden. Und Sie haben ihn nicht vermisst? Ich bin ohne ihn ausgekommen, das sehen Sie doch. Trinken Sie noch eine Tasse Tee mit mir, mein Lieber, bevor es zu spät wird. Krieg. Am 3. September begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Dass der General Kurt von Hammerstein kurz zuvor noch einmal reaktiviert wurde, wenn auch nur für wenige Wochen, ist angesichts seiner bekannten Ablehnung des Regimes schwer zu erklären. Er übernahm ein Kommando in Breslau. Von dort aus schrieb er an seine Frau: Vorläufig heiße ich Oberbefehlshaber in Schlesien, habe aber nichts anderes zu tun als ein stellvertretender kommandierender General und mache deshalb von dem großkotzigen Titel keinen Gebrauch. Kurz darauf wurde er zum Oberbefehlshaber der Armeegruppe A im Westen ernannt. Seine Begeisterung hielt sich auch bei diesem Kommando in Grenzen. Je länger es hier im Westen langweilig bleibt, desto besser, schrieb er nach Hause. Nach dem Ende des Polenfeldzuges war er sogar noch einmal als Oberbefehlshaber Ost vorgesehen. Aber dann wurde er schon am 24. September endgültig in den Ruhestand versetzt. Möglicherweise spielte dabei das Gerücht eine Rolle, er habe geplant, Hitler festzusetzen, falls dieser seinen Armeebereich besuchen sollte. In der Geschichtsschreibung ist dieses Vorhaben umstritten. Hammerstein selbst hat sich nie dazu geäußert. Es gibt jedoch einen Zeugen, nämlich Fabian von Schlabrendorf, der später ein gescheitertes Bombenattentat auf Hitler unternommen und mit den Männern des 20. Juli eng zusammengearbeitet hat. Er beschreibt Hammersteins Absichten so: Ein glücklicher Umstand hatte es gefügt, dass Generaloberst von Hammerstein wieder aus der Versenkung hervortrat und den Oberbefehl über eine Armee am Rhein erhielt. An diese Tatsache wurde ein weitreichender Plan geknüpft. Hitler sollte veranlasst werden, dieser Armee einen Besuch abzustatten, um die militärische Stärke des Dritten Reichs auch am Rhein zu demonstrieren. Generaloberst von Hammerstein war entschlossen, Hitler bei diesem Besuch festzunehmen und zu stürzen. Als am 3. September 1939 um 11.15 Uhr die Feindseligkeiten ausgebrochen waren, wurde mir die Aufgabe zuteil, den Engländern von dem bevorstehenden Plan Hammersteins Mitteilung zu machen. Die englische Botschaft in Berlin war schon geräumt, aber es gelang mir im Hotel Adlon unter den Linden zwischen 1 und 2 Uhr mittags Sir George Ogilvy Forbes zu erreichen und mich meines Auftrags zu entledigen. Der Plan Hammersteins kam nicht zur Ausführung. Hitler, der eine beinahe unheimlich anmutende Witterung für persönliche Gefahren hatte, sagte den schon in Aussicht genommenen Besuch bei der Armee Hammersteins wieder ab. Kurz darauf verfügte er einen Wechsel in der Armeeführung. So trat der General erneut in den Ruhestand. Besuche auf dem Lande. Seine Kontakte mit Gleichgesinnten hat Hammerstein mit der gebotenen Vorsicht immer aufrechterhalten. Schon während seiner Amtszeit als Chef der Heeresleitung waren er und seine Familie oft zur Sommerfrische oder über das Wochenende in Neuhardenberg zu Gast. Man fuhr mit dem Dienstwagen hin, ging zur Jagd und erfreute sich der idyllischen Umgebung. Auf Schloss Neuhardenberg gaben sich in jenen Jahren die Besucher die Klinke in die Hand. Es waren vor allem Freunde des Grafen, die mit ihm die politische und militärische Situation besprachen. Neben Hammerstein vor allem Kurt von Plettenberg, Ulrich von Hassel, die Grafen von der Schulenburg, General Ludwig Beck, Heinrich Graf von Lehndorf, Fabian von Schlabrendorf und Nikolaus von Haarlem. Als Anlass dienten die Jagdgesellschaften, die zu den Ritualen der Adelsgesellschaft gehörten. Reinhild, Gräfin von Hardenberg, erinnert sich an viele Begegnungen in jenen Jahren. Die Hochachtung, die mein Vater, Karl Hans Graf von Hardenberg, für Kurt Hammerstein empfand, beruhte auf der auffallenden Zivilcourage, mit der er den Anordnungen des nationalsozialistischen Regimes begegnete. Hammerstein war den Menschen zeit seines Lebens ebenso treu wie seinen Grundsätzen. Bei Karl Hans Graf von Hardenberg kann man in seinem Erlebnisbericht einiges über die Ansichten seines Freundes nachlesen. Der sehr kluge Generaloberst Freiherr von Hammerstein vertrat die Auffassung, dass unbedingt von einem Attentat abgesehen werden müsste, da der Deutsche politisch derart wenig begabt sei, dass er die Notwendigkeit nie einsehen werde, wenn er nicht den bitteren Kelch bis zur Neige tränke. Er würde vielmehr immer behaupten, dass der Ehrgeiz das Genie Hitler umgebracht hätte. Wir haben diese Auffassung ernst erwogen und ihre Richtigkeit nicht leugnen können. Wenn wir ihr schließlich nicht gefolgt sind, so aus der Überlegung heraus, dass es Pflicht derer sei, die klar sehen, die deutsche Jugend nicht weiter sinnlos sterben zu lassen. Ein Streit um den toten General. Auch nach seinem endgültigen Abschied hat sich Hammerstein also nur scheinbar in ein stilles Privatleben zurückgezogen. Bis kurz vor seinem Tod war er an den Vorbereitungen zum Umsturzversuch von 1944 beteiligt. Die Spätgeborenen werden sich vielleicht fragen, warum der Genozid an den Juden in den Beratungen der deutschen Widerstandsgruppen offenbar kaum eine Rolle gespielt hat. Die berüchtigte Wannsee-Konferenz, auf der die Endlösung beschlossen wurde, eine geheime Reichssache, hatte schließlich schon im Januar 1941 stattgefunden. Die Offiziere waren auf Augenzeugenberichte aus den besetzten Ostgebieten und auf Gerüchte angewiesen. Was Hammerstein betrifft, so hat er jedoch schon im Frühjahr 1942 im Familienkreis von organisiertem Massenmord gesprochen. Im darauffolgenden Dezember erfuhr er von einer Cousine, die in Lemberg für das Rote Kreuz arbeitete, dass die Juden mit Gas umgebracht wurden. Insgesamt haben solche Informationen sich jedoch erst nach seinem Tod im April 1943 verdichtet. Der General von Hammerstein ist am 24. April 1943 in seinem Haus in Dahlem gestorben. Sein Schreibtisch war leer. Er hatte alle persönlichen Aufzeichnungen vernichtet, damit sie nicht in die Hände der Gestapo fielen. Sein Sohn Ludwig erinnert sich. Eine Beisetzung mit den einem Generalobersten zustehenden militärischen Ehren auf dem Invalidenfriedhof in Berlin wurde von der Familie abgelehnt, da die Voraussetzung hierfür die Kriegsflagge des Dritten Reiches auf seinem Sarge eine beleidigende Kränkung gewesen wäre. Ohne heftige Auseinandersetzungen mit den Militärbehörden ging es dabei nicht ab. Der älteste Sohn, Kunrad von Hammerstein, geriet beim Generalkommando in einen sonderbaren Disput. Wenn der Sarg einzuhüllen ist, bitte ich um eine Marinekriegsflagge der Kaiserzeit oder um die Reichswehrflagge, denn mit der jetzigen Flagge hatte mein Vater nichts zu tun. Die kaiserliche Flagge geht unmöglich. Dann die Reichskriegsflagge. Das wird auch nicht möglich sein. Und so weiter. Dem zuständigen General sagte Kunrad: Herr General, werden verstehen, dass ich Ihnen meinen Vater jetzt, wo er wehrlos ist, nicht unter einer Fahne mit dem Hakenkreuz zu Grabe tragen lassen kann. Auch die Familie mischte sich ein. Helga schlug vor, die Beerdigung sollte nicht auf dem Invalidenfriedhof stattfinden, wo Horst Wessel und andere Nationalsozialisten begraben waren, sondern auf dem Hammersteinschen Friedhof in Steinhorst. Es ging auch um die Schleife auf dem Kranz, den Hitler geschickt hatte. Sie war, als er niedergelegt werden sollte, plötzlich verschwunden. Die Angehörigen sollen sie in der U-Bahn vergessen haben. So wurde Hammerstein nach einer Trauerfeier in der Dahlemer Dorfkirche doch auf dem Familienfriedhof in Steinhorst beigesetzt. Nur ein Jäger des Fürsten Solms-Baruth blies ihm das Signal »Jagd vorbei«. Ursula von Kardorf, eine Freundin der Familie, schreibt über den 25. April 1943. War auf der Beerdigung von Hammerstein. Eine unsentimentale Feier. Viele Generale. Ein Riesenkranz von Hitler. Ich kannte kaum einen Menschen, der so offensichtlich ablehnend gegen das Regime war. Ohne jede Vorsicht, ohne jede Furcht. Erstaunlich, dass er nie verhaftet worden ist. Er erzählte jedem, der es hören wollte, dass wir Russland niemals besiegen könnten. Und sagte schon 1939 voraus, dass wir den Krieg verlieren würden. Zu mir war Hammerstein von fast altväterlicher Höflichkeit. Kopf frei halten für große Entschlüsse, war die Devise dieses herrlich faulen Menschen, der keine Kompromisse kannte. Zimmer im Bendlerblock. Der große Gebäudekomplex am Landwehrkanal hat fast ein Jahrhundert lang militärischen Zwecken gedient. Nach 1918 stand dem Chef der Heeresleitung in der Bendlerstraße, die heute den Namen Stauffenbergs trägt, eine große Dienstwohnung zur Verfügung. Dort saß Hammerstein 4 Jahre lang an seinem Schreibtisch. Der Raum im Ostflügel, in dem Hitler am 3. Februar 1933 seine Rede hielt, hat zwischen 1930 und 1934 als offizieller Speisesaal für repräsentative Einladungen gedient. Seit 1940 nutzte ihn der Generaloberst Friedrich Fromm, der Befehlshaber des Ersatzheeres, als Arbeitszimmer. Am 20. Juli 1944 wurde eben dieser Raum von Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben und den Generalobersten Ludwig Beck, Friedrich Olbricht und Erich Höppner zur Schaltstelle des Umsturzversuches gemacht. Sie ließen Fromm am Nachmittag dieses Tages verhaften und setzten ihn im 3. Stock, und zwar in der früheren Privatwohnung Hammersteins, fest. Beck, der nach einem gelungenen Attentat als Staatsoberhaupt vorgesehen war, wurde nach dem Scheitern durch einen Schusswechsel schwer verwundet. Fromm forderte ihn auf, Selbstmord zu begehen. Ein Feldwebel hatte ihn auf seine Bitte hin erschossen. Fromm erklärte sich am 21. Juli persönlich zum Standgericht und befahl Olbricht, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Albrecht, Ritter Merz von Quirnheim und Werner von Heften im Innenhof hinzurichten. Bis zuletzt wurde der Krieg vom Bendlerblock aus weitergeführt. Im März und April 1945 hatte der letzte Kampfkommandant von Berlin dort seinen Befehlsstand, bis die sowjetischen Truppen ihn am 2. Mai eroberten. Seit 1993 residiert dort wieder das Verteidigungsministerium. In Hammersteins einstigen Räumen wurde 1968 eine Gedenkstätte für den deutschen Widerstand eingerichtet. Heute trifft man in demselben Zimmer, wo Hitler einst zum ersten Mal mit den Generalen speiste, unter der Woche lärmende Schulklassen an. Dieser Raum ist dem Scheitern des Umsturzes gewidmet. Sie sind jetzt der Vorsitzende des Kuratoriums dieser Gedenkstätte, fragte 1987 ein Rundfunkreporter Ludwig von Hammerstein. Ist das nicht ein merkwürdiges Gefühl, an einen solchen Ort der Kindheit zurückzukehren? Wir gingen von dort zur Schule, wir spielten dort. Und wir gingen kreuz und quer durch das Reichswehrministerium. Ich kannte dadurch das Gebäude ziemlich genau, was mir dann später am 20. Juli das Leben gerettet hat. Eine posthume Unterhaltung mit Ludwig von Hammerstein. Herr von Hammerstein, können Sie mir erzählen, wie Sie eigentlich zu den Verschwörern des 20. Juli gestoßen sind? Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht liegt es in der Familie. Sie meinen wohl meinen Vater? Sicher, er wollte nie etwas mit den Nazis zu tun haben, aber für den Widerstand rekrutiert hat er mich nicht. Es war nicht seine Art, seinen Kindern zu sagen, was sie zu tun hätten. Ich wurde immer von meinem Ersatzbataillon 9, dem ich angehörte, zu den Potsdamer Casinoabenden eingeladen. 2 Monate bevor mein Vater starb, hat mich dort der Graf von der Schulenburg, den ich nicht näher kannte, beiseite genommen und gefragt: Hammerstein, sind Sie bereit, sich an einer Aktion gegen Hitler zu beteiligen? Das war genau der richtige Moment. Es war die Zeit der Katastrophe von Stalingrad. Meine Division saß in dem Kessel. Also habe ich natürlich ja gesagt. Und wie ging es weiter? Schon im März traf ich Schulenburg wieder. Er sagte mir, es wird vorläufig nichts. Wir warteten also ab und beschränkten uns darauf, die Lage zu beobachten. Wir waren ja besser informiert als die meisten anderen. Bei mir zu Hause wurden BBC und Radio Beromünster gehört und wir trafen dort Beck, Gördel und manche andere. An eine Aktion haben Sie nicht mehr geglaubt? Kaum. Sie kam dann aber doch. Wann? Am Abend des 18. Juli trafen wir, Kleist und ich, den Grafen Schwerin, der uns sagte, am 20. ist es soweit. Am Mittag dieses Tages saßen wir also im Hotel Esplanade und warteten dort auf den Anruf. Er kam etwa 3:45. Endlich ist der Moment gekommen, dachte ich. Wir gingen sofort die 10 Minuten bis zur Wendlerstraße. Mit wem waren Sie zusammen? Wir waren zu viert. Kleist, Fritsche, Oppen und ich. Wir wurden in einen Raum geführt und trafen dort Schwerin, Jäger, Berthold Stauffenberg, den Bruder von Klaus, und Peter Jörg von Wartenburg. Was waren Ihre Aufgaben? Zuerst mussten wir 2 SS-Offiziere entwaffnen. Dann konnte ich im Vorzimmer von General Olbricht die Telefonate mithören, die mit Paris geführt wurden, wo die Bereitschaft mitzumachen besonders groß war. Hallo, c'est bon, es ist soweit, sofort handeln. Plötzlich riss Olbrichts Adjutant die Tür auf und rief, der General ist weg. Er meinte den stellvertretenden kommandierenden General des Wehrkreises 3, Kortzfleisch. Der hatte sich geweigert, mitzumachen und versucht zu fliehen. Ich habe ihn dann in sein Zimmer zurückgebracht. Er wollte nicht, aber ich habe ihn an der Jacke gefasst. Er hat mich angebrüllt. Wem haben Sie denn eigentlich den Fahneneid geschworen? Dann wurde er still und sagte bloß, er hätte nur noch ein Interesse, nach Hause zu gehen und in seinem Garten Unkraut zu jäten. Und dann? Dann kam die Meldung, dass Hitler tatsächlich noch lebte. Dass das Wachregiment nicht mehr mitmachen wollte und dass überall gut bewaffnete Stabsoffiziere mit Maschinenpistolen und Handgranaten auf den Gängen waren. Plötzlich hörte ich Schüsse. Ich ging hinter einem Schrank in Deckung, schaute den Gang hinunter und merkte, dass auf Stauffenberg geschossen wurde. Mir wurde maßlos schlecht. Ein Oberstleutnant sagte, hier ist ein Putsch gegen den Führer im Gange. Sie stehen mir zur Verfügung. Los jetzt, hier absperren, unten und oben die Flure. Sie gehen nach oben. Das war mein Glück. Hier gab es nur eines, so schnell wie möglich ausreißen. Helfen konnte ich niemandem mehr. Ich kannte ja jeden Flur, jede Treppe des Hauses, weil wir dort als Jungen gewohnt und gespielt hatten. Ich bin dann auf Umwegen durch zerbombte Häuser gerannt. In den Kellern blieb ich beinahe stecken, weil ich den Ausgang nicht mehr fand. Dann bin ich zur nächsten S-Bahn-Station gegangen und in den Zug gestiegen. Dummerweise hatte ich meine Aktentasche mit der 2. Pistole in Olbrichts Zimmer stehen lassen. Wo sind Sie hingegangen? Ich bin nach Hause gefahren. Aber meine Mutter war in Breslau. Meiner Schwester Hildur, die das Haus hütete, habe ich gesagt, der Staatsstreich ist schiefgegangen. Ich muss sofort untertauchen, denn sie haben meinen Namen. Sie werden mich alsbald hier suchen. Die Flucht. Ludwigs Bruder Kunrad hat in den Monaten nach dem 20. Juli dafür gesorgt, dass die Nachwelt sich ein recht genaues Bild davon machen kann, wie es einem von der Gestapo Gejagten im Sommer und im Herbst 1944 ergangen ist. Obwohl er an dem Umsturzversuch gar nicht teilgenommen hat, er hielt sich am 20. Juli in Steinhorst auf, wurde gegen ihn ermittelt, vermutlich wegen seiner engen Verbindung zu Karl Gördeler. Er musste damit rechnen, dass die Verbindung mit Ludwig die Gestapo über kurz oder lang auf seine Fährte setzen würde. Bereits am 21. Juli 1944 war im Reichssicherheitshauptamt eine Sonderkommission gebildet worden, um die Verschwörer und ihre Helfer aufzuspüren. Sie brachte es in kurzer Zeit auf etwa 600 Verhaftungen. Überall, in den Hotels, auf den Bahnhöfen, auf der Straße und in der U-Bahn gab es Kontrollen. In der Manteltasche trug Kunrad eine geladene Pistole bei sich. Er war bereit, sich im Notfall zu verteidigen. Mit einer Unverfrorenheit, um die er zu beneiden ist, bat er bei seiner Wehrmachtsdienststelle um Semesterurlaub. Er wolle an einem Sommerkurs teilnehmen, den es gar nicht gab. Das wurde ihm genehmigt. Ende August musste er noch einmal eine Reise nach Berlin riskieren, weil sein Urlaub abgelaufen war. Dort traf er unter konspirativen Bedingungen seinen Bruder Ludwig wieder und nahm Verbindung mit Wilhelm Scheidt auf, einem alten Freund, der als Sonderbeauftragter des Führers für die militärische Geschichtsschreibung fungierte. Es kam zu einem Gespräch über den Selbstmord. Wie erschießt man sich am besten? Durch den offenen Mund, schräg nach oben. Und was mache ich dann? Fragte Scheidts Frau. schießt dich auch tot, war die beiläufige Antwort. Sonst wird man außerdem noch geschunden. Schließlich fuhr Kunrat Ende August nach Köln, wo er bis zum Ende des Krieges in der Illegalität überlebte. Erinnerung an eine Drogistin. Ludwig von Hammerstein stand, weil er an den Auseinandersetzungen im Bändlerblock unmittelbar beteiligt war, unter stärkerem Fahndungsdruck als sein Bruder. 2 Tage nach dem gescheiterten Attentat fuhr er mit der letzten Bahn nach Kreuzberg in die Oranienstraße 33, wo die Frau eines Offiziers wohnte, den er von der Kriegsschule her kannte. Auf derselben Etage wohnte eine Drogistin namens Hertha Kerb, deren Mann gefallen war. Diese Frau hatte in ihrer Drogerie eine jüdische Dame versteckt, als die Deportationen anfingen. Sie war sofort bereit, auch Hammerstein aufzunehmen, der die erste Nacht auf dem Fußboden schlief. Vom Abend des 22. Juli an hat er sich bis zum Tag der Befreiung, dem 26. April 1945, größtenteils in ihrer Wohnung aufgehalten. Das war sozusagen sein Hauptquartier bis zum Ende. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, was das für seine Gastgeberin, die sich nebenbei auch noch um die Drogerie kümmern musste, bedeutet hat. Ohne Papiere konnte Hammerstein jedoch auf die Dauer nicht überleben. Seine Schwester Helga kannte aus früheren Jahren einen Grafiker und Maler namens Huth, der für Hitler nicht in den Krieg ziehen wollte und seit längerer Zeit illegal in Berlin lebte. Dieser Mann hatte sich auf die Fälschung von Papieren spezialisiert. Ludwig hatte sich einen Schnurrbart und Koteletten wachsen und in der Uniform eines Freundes fotografieren lassen. Huth klebte dieses Foto in einen Blanko-Wehrpass, versah es mit einem Stempel und füllte die Rubriken mit falschen Angaben aus. Familienname Hegemann, Vornamen Karl Ludwig, Geburtsort Casa Santa Teresa, Uruguay, Staatsangehörigkeit Deutsches Reich und Uruguay. Obwohl das höchst gefährlich war, ging der angebliche Herr Hegemann abends öfters aus, in Zivil, aber stets mit der Pistole in der Tasche. Es dauerte geraume Zeit, bis die Gestapo mit ihren Ermittlungen so weit war, dass die beiden Brüder offiziell zur Fahndung ausgeschrieben werden konnten. Sippenhaft. Das Attentat machte der eigentümlichen Unentschlossenheit ein Ende, die das Regime der Familie Hammerstein gegenüber an den Tag gelegt hatte. Von nun an galt keine Schonfrist mehr. Im August durchsuchte die Gestapo das Berliner Haus der Hammersteins und verhörte die Witwe des Generals im Prinz-Albrecht-Palais ihrer Leitstelle an der Französischen Straße. Am selben Tag kamen die Beamten in die Firma, in der Franz von Hammerstein, der jüngste Bruder, arbeitete, und verhafteten ihn. Man verdächtigte ihn der Beteiligung am Umsturzversuch und hoffte, dass mit seiner Hilfe die verschwundenen Brüder aufgespürt werden könnten. Gott sei Dank wussten wir bald nicht mehr, wo die beiden sich versteckten. Ab August 1944 saß ich da in einer Einzelzelle des Gestapo-Gefängnisses Moabit. Ohne Bücher, Zeitungen, Radio. Mit regelmäßigen Verhören durch die Gestapo, mit Wanzen. Befreit von der Mitverantwortung für die schrecklichen Kriegsverbrechen. Dann kam Maria von Hammerstein mit ihrer jüngsten Tochter Hildur an die Reihe. Die beiden wurden am 1. Dezember in das Moabiter Frauengefängnis gebracht. Sie saßen 3 Monate lang in Untersuchungshaft. Die Gestapo war fest davon überzeugt, dass die Mutter das Versteck ihrer Söhne kannte und wollte sie nicht freilassen, bevor sie es preisgäbe. Wir haben alle gelogen, sagt Hildur. Und in einem Kassiber, den sie an ihre Schwester Helga schicken konnte, heißt es: Mutti ist maßlos unvorsichtig und bringt mich in die unmöglichsten Situationen. Sie wird wohl nie den Gefängniston lernen. Bitte schick doch mal was gegen die Wanzen. Am 1. März 1945 sah Franz seine Mutter und seine Schwester Hildur überraschend wieder. In einer grünen Minna, die sie zum Anhalter Bahnhof brachte. Mit von der Partie war Reinhard Gördeler, ein Sohn Karl Gördelers. Der Vater war im Februar in Plötzensee hingerichtet worden. Was die Verhafteten nicht wussten, Ziel des Transports war das Konzentrationslager Buchenwald. Schon im November 1944 war im Reichssicherheitshauptamt ein eigenes Referat Sippenhaft eingerichtet worden. Unter Sippe ist zu verstehen, Ehegatte, Kinder, Geschwister, Eltern und sonstige Verwandte, wenn letztere nachteilig bekannt sind. Die Betroffenen wurden ohne Haftbefehl festgenommen und über den Haftgrund nur mündlich unterrichtet. Rachsucht und Kalkül gingen bei dieser Operation eine undurchsichtige Mischung ein. Ein lang gehegter Plan Himmlers lag ihr zugrunde. Er bemächtigte sich dieser Geiseln, um sie als Faustpfand einzusetzen. Er hatte nämlich die aberwitzige Vorstellung, dass er hinter dem Rücken Hitlers mit den Siegermächten noch in letzter Minute verhandeln könnte, um Vorteile für sich herauszuschlagen. Deshalb galt es, die Sippenhäftlinge vor den vorrückenden alliierten Truppen in Sicherheit zu bringen. Dabei spielte die wahnhafte Idee eines Reduits in den Bergen der sogenannten Alpenfestung eine Rolle. Die Verschleppung der prominenten Gefangenen, es waren mehr als 130, hat Hans-Günther Ricciardi bis ins Detail erforscht. Unter ihnen befanden sich vor allem Angehörige der Protagonisten des deutschen Widerstandes, neben den Familien Gisevius, Gördler, von Hassel, von Plettenberg, von Stauffenberg und vielen anderen eben auch Maria, Franz und Hildur von Hammerstein. Darüber hinaus hatte Himmler eine Reihe von anderen Geiseln aus 17 Nationen, Politiker, hohe Offiziere und Beamte, Industrielle und Geistliche in seine Gewalt gebracht. Franz Halder, Chef des Generalstabs. Alexander von Falkenhausen, Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. Hjalmar Schacht, Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident. Martin Niemöller. Fritz Thyssen, Großindustrieller. Friedrich Leopold Prinz von Preußen. Und viele andere. Im Chaos der letzten Kriegsmonate traten die Häftlinge nun eine abenteuerliche Irrfahrt an, die über die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau in die imaginäre Alpenfestung nach Südtirol führte. Die SS-Bewacher hatten den Befehl, sie im Zweifelsfall zu ermorden. Franz von Hammerstein berichtet: In Buchenwald standen wir am Tor, zitternd, was da kommen würde. Aber wir wurden nicht durch das Tor ins Lager getrieben, sondern landeten außerhalb des Lagers, in einer Baracke mit einer Mauer rundherum. Alle hatten schon Verhaftung, Gefängnis, verschiedene Konzentrationslager wie Stutthof oder Ravensbrück hinter sich. Als von der nahen Front bereits das Feuer der Artillerie zu hören war, die amerikanischen Truppen standen nur noch 40 Kilometer vor Weimar, kam am 3. April der Befehl zum Aufbruch. Der Transportführer, ein SS-Untersturmführer, war ganz verzweifelt und fragte doch wahrhaftig uns, wohin sie uns transportieren sollten. Einfach unglaublich. Endlich erklärte sich der Kommandant des Konzentrationslagers Dachau bereit, die Geiseln aufzunehmen. Die Haft in Dachau dauerte keine 3 Wochen. Am 27. April verließ ein Konvoi von 139 Häftlingen Innsbruck in Richtung Südtirol. In diesem Transport waren die prominentesten Geiseln zusammengefasst, die Himmler in seine Gewalt gebracht hatte. Das Ziel war ein abgelegenes Grand Hotel in den Dolomiten. Die Bevölkerung staunte nicht wenig, als sie unseren zusammengewürfelten Haufen sah. Hagere Herren in Generalshosen mit Zivilrock und Schlapphut, Damen in hohen Soldatenstiefeln, frierende Gestalten mit einem wärmenden Halstuch, alte Herrschaften mit einem schäbigen Rucksack auf dem Buckel. Die Begleitkommandos der SS und des SD sind demoralisiert. Ein Wehrmachtsoffizier, der Oberst Bogislaw von Bonin, beschließt zu handeln. Er fordert Hilfe wegen der drohenden Liquidierung der Geiseln durch die SS an. Endlich, am 30. April, kurz vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Italien, trifft eine Kompanie der Wehrmacht ein. Die SS wird zum Abzug gezwungen. Die Gefangenschaft ist zu Ende. Am Morgen des 4. Mai trifft ein Vorauskommando der amerikanischen Armee ein. Bald folgt ein riesiger Tross von Jeeps, LKW, Funkwagen und Feldküchen. Aus dem Hauptquartier der US Army erscheint ein Brigadegeneral und ordnet die Abreise der prominenten Gäste an. Er hat die Anweisung, sie nach Neapel und von dort aus auf die Insel Capri zu bringen. Erst nach wochenlangem Warten können Maria und Hildur von Hammerstein aus ihrem goldenen Käfig in das verwüstete Deutschland zurückkehren. Berlin am Ende. Während seine Mutter mit ihrer jüngsten Tochter auf ihrer Irrfahrt durch die Alpen war, erlebte Ludwig von Hammerstein das Ende des Krieges im Haus der Kreuzberger Drogistin. Am 21. April fielen die ersten russischen Granaten auf unsere Stadt. Strom gab es nicht mehr. Dafür umso mehr Gerüchte aller Art. Am 23. April wurden die Lagerhäuser am Osthafen zur Plünderung freigegeben. Die Leute schleppten Butterfässer und halbe Ochsen nach Hause. Es kam zu wüsten Szenen. In den Straßen lagen einzelne Tote mit einem Pappschild: Noch haben wir die Macht. Terror bis zur letzten Minute. Am 25. April erschienen dann in der Oranienstraße die ersten russischen Infanteristen. In den Toreingängen standen die Einwohner und freuten sich, dass die Schweinerei endlich ein Ende hatte. Die Russen hielten uns ihre Waffen vor die Nase und kassierten Uhren und Schmuck. Dann verteilten sie Tabak und Zigarren aus dem Laden von der Ecke und durchsuchten die Häuser nach versteckten deutschen Soldaten. Meine Pistole, die mich vor der Gestapo schützen sollte, hatte ich in einer Mülltonne versteckt. Auf die Frage, ob ich Soldat sei, antwortete ich: Nix Soldat, nix Faschist. Solange es Tag war, benahmen sich die Russen einigermaßen. Bei Nacht war es damit vorbei. Einzelne Trupps drangen in die Keller und Wohnungen ein. Sie holten sich mit vorgehaltener Pistole Frauen und Mädchen heraus. Einige Offiziere versuchten, die Ausschreitungen zu verhindern, aber sie konnten nicht überall sein. Am 3. Mai wurde ich als mutmaßlicher Soldat verhaftet. Meine Drogistin Else Kerb redete jedoch so lange auf den russischen Obersten ein, bis er mich zum Ortskommandanten schickte, um meine Personalien zu überprüfen. Es ging gut. Der Kommandant sprach Deutsch und hatte wohl etwas vom 20. Juli gehört. Er schrieb einen russischen Vermerk in meinen Führerschein. Ich gelangte unbehelligt nach Hause. Von der Kapitulation des Deutschen Reiches sprach niemand. Radionachrichten und Zeitungen gab es nicht. Wir wussten nur, der Krieg in Berlin ist vorbei. Rückwege in die Normalität. Der ungeheure Frieden, der die Vertreibung von Millionen, Hunger und Kälte, die Teilung des Landes in 4 Besatzungszonen mit sich brachte, führte auch die weit verstreuten Hammersteins nach vielen Irrfahrten wieder zusammen. Immerhin war kein einziges Mitglied der Familie umgekommen. Das grenzt, wenn man ihr gefährliches Leben bedenkt, an ein Wunder. Maria von Hammerstein, die Witwe des Generals, war die erste, die nach Berlin zurückgekehrt ist. Eine imponierende Frau. Unbeugsam, frei von jedem Dünkel, mit einem trockenen Humor und einem großzügigen Familiensinn gesegnet. Alle mochten sie. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkel und Urenkel, von denen es bis heute nicht weniger als 62 geben soll. Ihre Schwiegertochter Verena von Hammerstein erzählt aus ihren letzten Jahren. Sie behielt ihren improvisierten Lebensstil bei und machte nur die nötigsten Anschaffungen. Außer einem eleganten Hut für eine hochadlige Hochzeit, den sie auf der Heimreise verlor. Sie hatte die Angewohnheit, früh morgens in den Dahlemer Parks barfuß auf den Rasenflächen spazieren zu gehen. Ein Parkwächter machte sie darauf aufmerksam, dass dies nicht gestattet war. Sie sah ihn entgeistert an und antwortete: »Mein Gott, junger Mann, was sind Sie spießig?« 1970, als es zu Ende ging, kam sie in ein katholisches Krankenhaus, wo sie von Nonnen gepflegt wurde. Alle Kinder besuchten sie. Es wurde gelacht am Krankenbett. Ama verwechselte ihre Kinder mit ihren Geschwistern und machte ihre trockenen Sprüche. Als sie merkte, dass sie halbseitig gelähmt war, verweigerte sie das Essen und die Nonnen ließen sie. 2 Tage vor ihrem 83. Geburtstag ist sie friedlich eingeschlafen. Begraben wurde sie auf dem Steinhorster Familienfriedhof, neben ihrem Mann. Ihre 3 Söhne, Konrad, Ludwig und Franz, haben nach dem Krieg zivile Karrieren eingeschlagen. Konrad wurde Redakteur und Beamter im Ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Ludwig widmete sich dem Aufbau des Rundfunks in Hamburg und Berlin. Und Franz studierte ebenso wie seine Schwester Hildur Theologie. Man kann sagen, dass sie alle zu den Begründern einer zivilen deutschen Republik gehörten, außer Maria Therese. Sie und ihr Mann kehrten nicht nach Deutschland zurück. Sie verließen Japan, sobald es nur irgend möglich war, und emigrierten in die Vereinigten Staaten. Der Eigensinn des Generals lebte in seinen Töchtern weiter. Ganz besonders in Marie-Louise, der Ältesten. Das Erwachen der Schläferin. Marie-Louise lebte seit 1947 in Dahlem. Das Haus hatte den Krieg überstanden. Bald zeigte sich, dass ihre kommunistischen Überzeugungen, ungeachtet ihrer beiden Ehen mit Adligen, im Dritten Reich beharrlich überwintert hatten. Weil sie dem neuen westdeutschen Staat wegen der vielen braunen Flecken zutiefst misstraute, verkaufte sie ihr Haus im Westen und zog 1949, nach der Gründung der DDR, mit ihren drei Kindern in den demokratischen Sektor Berlins, wie sie es nannte. Ihre Mutter war zutiefst bekümmert, als Friedemann von Münchhausen aus 5-jähriger Kriegsgefangenschaft in Russland zurückkehrte und Butzi von ihm erwartete, dass er mit ihr in Ost-Berlin leben sollte. Er lehnte das ab. Später wurde er Staatssekretär in Düsseldorf. Marie-Louise wandte sich mit beachtlicher Radikalität dem neuen ostdeutschen Staat zu. An ihrer Verwandtschaft ließ sie offiziell kein gutes Haar. Nach ihr befragt, antwortete sie 1951 auf ihrem Personalbogen wie folgt. 6 Geschwister, sämtlich in West-Berlin und Westdeutschland, außer einer Schwester in den USA, Tätigkeit und Arbeitsstellen unbekannt, da jede Verbindung zu ihnen abgebrochen, seit längerer Zeit. Es ist damit zu rechnen, dass die Scheidung von meinem Mann unter meiner Alleinschuld erfolgt, da ich aus politischen Gründen die Fortsetzung der Ehe verweigere. Und um gänzlich reinen Tisch zu machen, verzichtete sie auf ihr Namensprädikat. Das von vor meinem Namen habe ich, seit ich in den demokratischen Sektor gezogen bin, weggelassen und meinen Personalausweis entsprechend ausstellen lassen. Gleich nach ihrem Umzug wurde sie Mitglied der SED, nahm ihr Jurastudium wieder auf, machte ihr zweites Referendarexamen, wohnte in Wilhelmsruh und arbeitete als Rechtsanwältin in einer Pankower Gemeinschaftskanzlei. Obwohl an ihrer Gesinnungstreue kein Zweifel sein konnte und obwohl sie als Verfolgte des Naziregimes einen gewissen Schutz genoss, wurde sie von den zuständigen Organen fortwährend überwacht. In ihrer Stasi-Akte wird sogar behauptet, sie habe nach dem Krieg auch für den KGB gearbeitet. Dass sie für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet haben soll, wird allerdings von ihren Töchtern Bettina und Cécile vehement bestritten. In späteren Jahren soll sie mehr und mehr auf Distanz zum Staatsapparat gegangen sein und ihre Kinder zur Vorsicht angehalten haben. Sie hat sogar Vergleiche der Staatssicherheit mit der Gestapo angestellt. Es fiel ihr immer schwerer, diese Ängste mit ihrem Eigensinn, ihrer Treue und ihrem Trotz zu vereinbaren. Die Verbindung zu ihrer Familie, auch zu ihrem geschiedenen Ehemann, der sie nie im Stich ließ, ist nie ganz abgerissen. 2 ihrer Kinder sind in den Westen gegangen. Nur ihre Tochter Cécile blieb im Osten. Sie hat ihre Mutter, die ihr Gedächtnis verloren hatte und nicht mehr sprach, bis zu ihrem Tod im Spätherbst 1999 zu Hause gepflegt. Ich habe mit ihren Geschwistern gesprochen, Frau von Münchhausen, und ich habe mir sagen lassen, dass sie ungern über ihre Erfahrungen sprechen. Aber es gibt Dinge, über die nur sie selber Auskunft geben können. Eine posthume Unterhaltung mit Marie-Louise von Münchhausen, geborene Hammerstein. Ich weiß, was Sie mich fragen wollen. Was denn? Immer dasselbe. Erst meine Eltern, dann mein Mann, die Geschwister, schließlich die Kinder. Vermutlich misstrauen Sie mir. Grob gesagt, Sie schnüffeln mir nach. So kann man es nennen. Die Familie erzählt nicht alles. Ich gehe in die Archive. Werner Scholems Nachlass. Kaderakten aus Moskau und Berlin. Glauben Sie denn, was in diesen Papieren steht? Nicht unbedingt. Und was sagen meine Verwandten dazu? Nichts Gutes, nehme ich an. Von Ihren Brüdern Ludwig und Kunrad sollen Sie sich abgewandt haben. Obwohl Sie im Widerstand waren, seien Sie ihnen als Offiziere ideologisch verdächtig gewesen. Franz war offenbar der Einzige, der Gnade vor ihren Augen fand, weil er im Krieg keinerlei militärischen Ehrgeiz an den Tag legte und später der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft beigetreten war. Kein Wunder, dass ich in der Familie als Exotin gelte. Sie glauben wahrscheinlich, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt? Keine besonders neue Einsicht. Doch auf Sie bezogen leuchtet dieser Satz wahrhaftig nicht ein. Sie sollen ja 1930 als Erste in die Illegalität gegangen sein, noch vor Ihrer Schwester Helga. Das ist lange her. Ich frage mich nur, wie Sie in den 12 Jahren der Nazi-Zeit überwintert haben. 2 standesgemäße Heiraten und eine Existenz als Gutsbesitzerin. Es ging. Mehr ist dazu nicht zu sagen. An Ihren politischen Überzeugungen scheint das nichts geändert zu haben, sonst hätten Sie sich kaum für die SED entschieden. Das war nicht die bequemste Option. Ihr Engagement muss damals sehr weit gegangen sein. Sie haben nicht nur für die SED gearbeitet, sondern auch für die Sowjets. Genauer gesagt für das KGB. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Die Hauptabteilung 20 des Ministeriums für Staatssicherheit. Das glaube ich kaum. Inzwischen kann fast jeder, der Lust dazu hat, diese Akten einsehen. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Nein. Ihr Beharrungsvermögen in Ehren. 20, 30, 40 Jahre lang einer verlorenen Sache die Treue halten, das ist ja keine Kleinigkeit. Nur musste es gleich das KGB sein? Das behaupten Sie. Das behauptet die Staatssicherheit. Der Sie offenbar Ihr Vertrauen schenken. Eben nicht, deshalb frage ich Sie ja. Sie möchten mich verhören. Aber ich habe schon genug Verhöre erlebt. Ich werde Ihnen eine Falle stellen. Was würden Sie dazu sagen? Wenn ich mir damals gedacht hätte, wenn schon, denn schon, warum zur Filiale gehen, die ohnehin kaum etwas zu sagen hat, warum nicht gleich zur Zentrale? Oder, wenn Sie das lieber hören, vielleicht habe ich zu einer Schutzbehauptung gegriffen, um zu vermeiden, dass die Staatssicherheit der DDR mich zur Informantin machte. Sie sehen, es gibt mehr mögliche Gründe für einen solchen Aktenvermerk, als Sie sich träumen lassen. Aber woher sollten Sie das wissen? Sie leben ja in normalen Zeiten. Normale Zeiten gibt es nicht. Wissen Sie, was die Italiener sagen? Nel peggio non c'è fine. Im Schlimmeren gibt's kein Ende. Damit kann sich nicht jeder abfinden. Ich habe getan, was ich konnte. Wie Ihr Vater? Auf seine Weise. Wir waren nie miteinander einverstanden. Am Ende haben wir beide verloren. Aber manchmal denke ich, dass er recht behalten hat. Damit habe ich Ihnen, einem Fremden, schon zu viel verraten. Schreiben Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie mich allein und kommen Sie nicht wieder. Helgas letzte Jahre. Ende der 40er Jahre lebte Helga mit ihrem Mann bei ihrer Mutter in Berlin. Sie wünschte sich sehnlich ein Kind, doch ihre Ehe blieb kinderlos. Noch einmal meldete sich damals ein alter Freund aus den frühen 30er Jahren, Hubert von Ranke. Ich bin mit ihr in steter, nur durch die Kriegsläufte unterbrochener, freundschaftlicher Verbindung geblieben. Sie hatte selbst ihr schweres Pack zu tragen. Als wir uns nach dem Krieg wiedersahen, war es beglückend zu fühlen, dass jeder von uns auf seine Weise die gleiche Entwicklung durchgemacht hat. Im vergangenen Sommer habe ich sie besucht. Es ist, als hätten wir unser Gespräch erst gestern abgebrochen. Wir sprechen immer noch die gleiche Sprache. Helga hatte sich um 3 Haushalte zu kümmern. Das frühere Haus ihrer Mutter in Berlin, in dem ihr Mann, der Landschaftsplaner Walter Rosso, sein Planungsbüro hatte, ihre Wohnung in Stuttgart und einen Bauernhof bei Ravensburg, den sie erworben hatten und der nach anthroposophischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wurde. Später häuften sich ihre gesundheitlichen Probleme. Sie litt an Diabetes und kam mit ihrer Medikation nicht mehr allein zurecht. Als ihr Mann Anfang 1992 ganz plötzlich starb, lag sie in einem Krankenhaus, das den ominösen Namen Waldfrieden trug. Helga blieb allein in Berlin und verfiel in eine tiefe Depression. Sie zog in ein Altersheim in Esslingen. Später musste sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2005 zunehmend verwirrt in St. Vincent, einem gerontopsychiatrischen Pflegeheim in Plattenhardt, versorgt werden. Sie fantasierte viel. Einmal erzählte sie, sie sei mit der transsibirischen Eisenbahn über Moskau zu ihrer Schwester Maria Therese nach Japan gefahren. 2004, in ihrem letzten Lebensjahr, hat ihr Neffe Gottfried Pasche sie besucht. Sie konnte sich nicht mehr bewegen und sprach kaum mehr. Sie saß im Rollstuhl und hat ihn, als er ihren Freund Leo Roth erwähnte, einen Augenblick lang angestarrt. Dann hat sie gesagt, Leo Roth, ein guter Mensch, sei der wichtigste Mann in ihrem Leben gewesen. Das Schweigen der Hammersteins. Die Überlebenden dieser Familie verschließen sich nicht den Fragen eines Nachgeborenen. Sie haben mich stets mit ausgesuchter Höflichkeit und Geduld empfangen. Vielleicht auch, wie Hildur Zorn, die jüngste Tochter des Generals, eine 84 Jahre alte Dame, mit einem Anflug von Ironie. Sie bezweifelt nämlich, dass sich die Geschichte überhaupt und die ihrer Familie im Besonderen von einem Außenstehenden darstellen lässt. Nicht nur, weil das Gedächtnis trügt, weil jeder Zeuge sich auf seine Weise erinnert und weil es von Versionen und Widersprüchen in jeder Überlieferung wimmelt. Und es geht auch nicht allein um jene Diskretion, die in einer preußischen Familie zum Common gehört. Man hat nicht den Eindruck, dass sie darauf bedacht wäre, unliebsame Ereignisse zu verschweigen. Die Tatsachen, soweit sie klar sind, werden mit nüchternen Worten mitgeteilt. Aber es bleibt der Zweifel, ob die Nachgeborenen über genügend Vorstellungskraft verfügen, um dem, was vor vielen Jahrzehnten geschah, gerecht zu werden. Das können die Heutigen sowieso nicht mehr verstehen, weil sie glauben, sie wüssten, wo es lang geht, sagt Hildur Zorn in ihrer trockenen Art. Wie dem auch sei, jedenfalls herrscht bei den Hammersteins ein Schweigen besonderer Art. Wer in Zeiten der Diktatur lernen musste, dass es gefährlich sein kann, alles zu äußern, was einem durch den Kopf geht, dem mag ein solches Training zur zweiten Natur werden, und er wird nicht leicht davon ablassen. Dafür spricht übrigens auch das Verhalten vieler Überlebender des Völkermordes, die über ihre Erfahrungen oft jahrzehntelang geschwiegen haben. Doch im Fall der Hammersteins spielen wohl noch andere Momente eine Rolle. Schon vom Vater wissen die Geschwister übereinstimmend zu berichten, dass er bei Tisch kaum ein Wort sprach, und es steht fest, dass er die riskanten Eskapaden seiner Töchter mit Stillschweigen überging. Er hat überhaupt nicht viel gesagt, und so mussten wir alles erraten, was uns im Grunde auch lieber war. Das ist Maria Thereses Kommentar, die es übrigens Zeit ihres Lebens abgelehnt hat, von ihren Rettungsaktionen für die Verfolgten zu erzählen. Und was Helga und Marie-Louise angeht, so haben sie über ihre militante Vergangenheit nie gesprochen. Mehr noch, sie sind jahrelang vor ihrem Ableben völlig verstummt. Auch von Kunrad heißt es, er habe sich in seinen letzten Jahren von der Außenwelt völlig zurückgezogen. Über ihr Engagement im Widerstand haben sich die Hammerstein-Brüder, wenn überhaupt, nur sehr wortkarg geäußert. Auf die Frage, ob die Verschwörer des 20. Juli mit ihm rechnen könnten, hat Ludwig nur geantwortet, ja natürlich, ohne weitere Begründung. Keiner von denen wollte ein Held sein, sagt Hildur. Es ging nur nicht anders. Sie haben einfach getan, was getan werden musste. Überhaupt herrscht bei den Hammersteins eine tief verwurzelte Abneigung dagegen, sich über die Prüfungen, denen sie ausgesetzt waren, zu beklagen, geschweige denn ihre eigenen Verdienste und Konflikte auszustellen. Wir wollten nicht, dass das breitgetreten wird, stellt Hildur fest. Und ihre Mutter schrieb schon 1946 in einem Brief, unser Itinerär gehört der Vergangenheit an und braucht nicht mehr erwähnt zu werden. Die Entscheidungen jedes Einzelnen wurden in dieser Familie nicht in Frage gestellt, sondern akzeptiert. Auch dann, wenn sie, wie im Falle Helgas und Marie-Louises, schwer verständlich waren oder politische Gefahren mit sich brachten. Begründungen wurden nicht verlangt und nicht gegeben. Warum sollten Sie Ihr Leben erklären? Man kann in dieser Haltung wohl etwas von der Großzügigkeit des Generals wiederfinden. Jedenfalls beruht das Schweigen der Hammersteins auf einem Einverständnis, das keinem Außenstehenden offensteht. Es bleibt ein ungesagter Rest, den keine Biografie auflösen kann. Und vielleicht ist es dieser Rest, auf den es ankommt. Danksagung des Autors. In meinem Bericht habe ich mich bemüht, klar zu unterscheiden zwischen dem, was einwandfrei bewiesen werden kann, und dem, was ich mir denke. Was die Fakten angeht, so konnte ich auf einen Fundus von unveröffentlichten Materialien zurückgreifen. Umfangreiche Dokumente aus deutschen und russischen Archiven, auf Interviews mit den überlebenden Familienangehörigen und handschriftliche Briefe und Aufzeichnungen, die sie mir zur Verfügung gestellt haben. Ohne die Hilfe der Historiker und der Archivare wäre ich über die ersten Schritte nicht hinausgekommen. Doch war es nie meine Absicht, auf ihrem Territorium zu wildern. Jeder, auch ein Schriftsteller, treibe es, so gut er kann. Allen meinen Gesprächspartnern bin ich zu großem Dank verpflichtet. In erster Linie sind das die Angehörigen aus der Familie Hammerstein, die mir ihre privaten Archive geöffnet und mir nicht nur ihre Fotografien, sondern auch ihre Erinnerungen anvertraut haben. Franz und Verena von Hammerstein, Berlin, Hildur Zorn, Berlin, Gottfried Paasche, Toronto, Cecil von Münchhausen, Berlin und Juliane Kutter, Hamburg. Nicht weniger unentbehrlich war die großzügige Hilfe, die mir Reinhard Müller gewährt hat, ein Kenner der Geschichte des deutschen Kommunismus, dem so leicht keine entlegene Quelle und kein versteckter Archivbestand entgeht. Ohne seine Moskauer und Berliner Recherchen wäre vieles, was sich im sogenannten Apparat abgespielt hat, im Dunkeln geblieben. Zu danken habe ich schließlich Michael Buckmüller, Hannover, René Godard, London, Christine Haselmeier von Ranke, München, Andreas Herbst, Berlin, Olga Mannheimer, München, Hartmut Mehringer, München, Hans-Rainer Sandfoss, Berlin und Johannes Tuchel, Berlin. Hammerstein oder der Eigensinn. Hörspiel in zwei Teilen von Hans-Magnus Enzensberger. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Autor Friedhelm Ptock. Kurt von Hammerstein, Hans-Michael Rehberg. Maria von Hammerstein, Lieselotte Rau. Die Töchter Marie-Luise, Gisela May. Maria Therese, Tatja Seibt. Helga, Inge Keller. Hildur, Ingeborg Mitschinski. Die Söhne Kunrad, Glenn Goltz, Ludwig, Dieter Hufschmidt, Franz, Joachim Bliese. Ruth von Meinburg, Gisela Trove. Zitate, Imogen Kogge und Stefan Schad. Danksagung, Hans-Magnus Enzensberger. Komposition, Michael Riesler. Schlagzeug, Andreas Pfeiffer. Geige, Jörg Assmann. Klarinette, Michael Riesler. Ton Andreas Meinitzberger, Peter Nielsen und Klaus Schumann. Technik Claudia Jira. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2008.